Ich komm zurück, jetzt ist es umgekehrt. Verteil den Sand aus meinem Schuh in meinem Zimmer. Was mach ich bloß? Die Erinnerung kommt immer, um mich abzuholen, kann mich nicht wehren. Ich will haben, was sich gut anfühlt, und zwar für immer. Zu schnell vorbei. Sag mal, wie schnell verging schon wieder die Zeit. Ich genieß den Moment zu schnell vorbei. Wie schnell ist gut, kann doch nicht sein. Zu schnell vorbei. zu schnell vorbei.